Bouncing in Bavaria von Auftrag Lorei. Weiter? Weiter. A. Stopp. S. Suppe. Ich erinnere mich an einen Teller Suppe. Mit Buchstaben, Stabeln, Nudeln, Drinneln. Buchstaben, klar. Oh Gott, das kann er noch halt. Also nochmal A, oder? Ja. A. Stopp. S. Suppe. Ich erinnere mich an einen Teller Suppe mit Buchstabennudeln drin. Ich erinnere mich an eine Schachtel mit Maikäfern drin. Ich erinnere mich an mein kleines Kistchen, in dem ich alles sammle, was wichtig ist. Ich erinnere mich an die eisenbeschlagene Truhe auf dem Dachboden. Ich erinnere mich an die Vorhänge in unserer Küche. Ich erinnere mich an Kakao. Ich erinnere mich an die Vorhänge, blau-weiß gemustert, mit Schiffen drauf. Ich erinnere mich an die Haut auf dem Kakao. Ich erinnere mich an trockene Haut, aufgerissene Hände. Ich erinnere mich an das Geräusch, wenn man ein Streichholz anmacht. Ich erinnere mich an das Knistern von Pfeifentabak. Ich erinnere mich an das Klackern des Gasanzünders. Ich erinnere mich an den Geruch bei uns im Keller. Ich erinnere mich an den Braunkohlegeruch in der Auguststraße. Ich erinnere mich an das Gefühl, mit nackten Füßen Kellerasseln zu zertreten. Ich erinnere mich an das Geräusch, mit dem die Mausefalle zuschnappt. Ich erinnere mich an das leise Fiepen, wenn die Mäuse noch nicht gleich tot sind. Ich erinnere mich an die Frischbleibepackung, in der wir unseren Kanarienvogel begraben. Ich erinnere mich an Butterblumenblüten auf Leberwurstbrot. Ich erinnere mich an den Tee aus frischer Minze, den meine Mutter macht. Ich erinnere mich an das Auszuzeln von Kleeblüten. Ich erinnere mich an das Rupfen von Gänseblümchen. Ich erinnere mich an Pusteblumen. Ich erinnere mich an Tröten, die wir aus den Stängeln machen. Vom Löwenzahn. Ich erinnere mich an Kaffee, den man aus den Wurzeln macht. Vom Löwenzahn. Ich erinnere mich, dass man Löwenzahn auch einfach essen kann. Ich erinnere mich, dass man mit Kuhfladen auch reizen kann. Ich erinnere mich an Staubpilze. Ich erinnere mich an Sauerampfer. Ich erinnere mich an Vogelbeeren. Ich erinnere mich an das Brennen von Brennnesseln. Ich erinnere mich an schlimme Bauchschmerzen. Ich erinnere mich an Weinen. Ich erinnere mich an Stofftaschentücher. Ich erinnere mich an Nasenbluten. Ich erinnere mich an meine blutenden Hände, wie ich mit einer Rasierklinge meine Hände immer mehr zerschneide und die Hände dann so zusammenkleben. Ich erinnere mich an meine erste Periode, wie ich nach Hause laufe und meine Mutter frage, warum ich jetzt verblute. Ich erinnere mich an meinen Volksschulfreund Klaus Melzer, der zu mir sagt, nenn mich Bloody Fox. Ich erinnere mich an das Rühren in der Blutsuppe, den Geruch. Ich erinnere mich an Blutströpfchen, Blumen am Bachrand, die Blutströpfchen heißen. Ich erinnere mich an rot gepunkterte Höschen, um die mich meine Schwester beneidet. Ich erinnere mich an Rotwerden, peinliche Momente. Ich erinnere mich an den Fahrer Rot. Ich erinnere mich an mein rotes Fahrrad. Ich erinnere mich an Hans, wie er im Kinderwagen sitzt. Ich erinnere mich an den Fahrtwind beim Bergabfahren. Ich erinnere mich, wie sich die Geräusche verändern, wenn die Ohren unter Wasser sind. Ich erinnere mich an Regen. Ich erinnere mich auch an Regen. Ich erinnere mich an viel mehr Regen. Ich erinnere mich an ein Buch, in dem es immer nur regnet. Ich erinnere mich an Regentänze. Ich erinnere mich an Doktorspiele mit Gräsern. Ich erinnere mich an eine Insel im Bach. Ich erinnere mich an einen endlosen Waldweg im Gestrüpp. Ich erinnere mich, wie Horst und Manfred mich an einen Marterpfahl binden und wie sie mich da dann einfach vergessen auf der Insel. Ich erinnere mich an Eleonore, wie ich mit Eleonore auf Jazz und Slim warte, in einem ausgedienten Hühnerstall, weil wir sind, also wir spielen gerade die Ehefrauen von Jazz und Slim. Ich erinnere mich, dass es anfängt zu regnen. Ich erinnere mich, dass es nicht aufhört zu regnen. Ich erinnere mich überhaupt an irrsinnig viel Regen. Ich erinnere mich, dass wir irgendwann aufhören, auf Jazz und Slim zu warten. Ich erinnere mich, wie wir, meine Mutter und ich, Tannenzweige anzünden, um einen Waldbrand darzustellen im Zimmer. Ich erinnere mich, wie ich denke, dass ich das meiner Mutter nie vergessen werde. Ich erinnere mich an... A. Stopp. K. Kuh. Kühe. Ich erinnere mich, wie Eleonores Mutter uns die Füße geißelt. Weil wir beim Kühe-Heimtreiben mit anderen Kühen zusammengerumpelt sind und dabei eine Kuh verloren haben. Ich erinnere mich, wie du mir von einer Kuh erzählst, die Hella heißt. Ich erinnere mich an Hella, meine Lieblingskuh. Ich erinnere mich, dass ich Kühe faszinierend finde, weil sie so lange Wimpern haben. Ich erinnere mich an das Geräusch beim Melken, wie sich der Strahl anhört im leeren Eimer. Ich erinnere mich an meine Mutter, wie sie sich immer amüsiert über den Anfang der Bach-Kantate. Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl. Ich erinnere mich an Ingo, dem wir Mädels 50 Pfennig geben, wenn er an den elektrischen Zaun pinkelt. Ich erinnere mich, wie ich an einen elektrischen Zaun pinkle. Ich erinnere mich, wie wir dem Kinderwagen, in dem Hans sitzt, einen Schubs geben und wie er den Berg runtersaust. Ich erinnere mich, wie mein Cousin mich packt und über den Bach wirft, weil ich mich nicht rüber zu springen traue. Ich erinnere mich, dass ich im Heustall spiele und kopfüber in ein Heuloch falle und aus diesem Heuloch nicht mehr herauskomme. Ich erinnere mich an das schlechte Gewissen, wenn man mit kaputten Hosen nach Hause kommt. Ich erinnere mich an Schürfwunden. Ich erinnere mich an den Hühnerstall, aus dem ich Eier stehle. Ich erinnere mich an mein bestes Versteck im Keller von dem ausgebrannten Haus nebenan. Ich erinnere mich an Versteckspiele in Kriegsruinen. Ich erinnere mich an Bandenkriege. Ich erinnere mich an Tiefflieger, Sturzkampfbomber, die Messerschmitt Bf 109, ein Modell von Revell. Ich erinnere mich an den amerikanischen GI, der mir mein erstes Kaugummi schenkt, Juicy Fruit. Ich erinnere mich, dass wir in den letzten Kriegstagen amerikanische Fallschirmspringer bei uns im Dorf verstecken. Ich erinnere mich, dass ziemlich viele Heldentaten vollbringen in den letzten Kriegstagen. Ich erinnere mich an Hauchbildchen. Ich erinnere mich an Murmeln. Ich erinnere mich an Dietmars Glasauge, mit dem er angibt, weil er es rausnehmen kann. Ich erinnere mich an zerteilte Regenwürmer, weil ich gehört habe, dass dann beide Enden weiterleben. Ich erinnere mich an Rauchfahnen, in die sich Ameisen auflösen, wenn man sie mit dem Brennglas verfolgt. Ich erinnere mich daran, wie wir Würmer rösten und Dietmar alle aufisst. Ich erinnere mich an die Insel im Bach und wie das Wasser steigt. Ich erinnere mich an den Teller Milchreis, den ich aufessen muss. Das Gefühl, wie es immer mehr wird im Mund. Ich erinnere mich an den Geschmack von Blaubeeren. Ich erinnere mich an den Geschmack von Pfannkuchen. Ich erinnere mich, wie ich mir die Blaubeeren handweise in den Mund schiebe. Ich erinnere mich an blaue Lippen. Ich erinnere mich an den Himmel überm Baltikum. Ich erinnere mich an blaue Flecken. Ich erinnere mich an Mückenstiche. Ich erinnere mich, dass da Spucke hilft. Ich erinnere mich an Retterspitz. Ich erinnere mich an Atem, der nach Korn riecht und Bier. Ich erinnere mich an den Pfarrer von St. Ursula. Ich erinnere mich an den Klang in der Wieskirche. Ich erinnere mich an das Lachen meiner Mutter. Ich erinnere mich an die Hände meiner Mutter. Ich erinnere mich, wie meine Mutter immer singt, lass, Fürstin, lass noch einen Strahl. Ich erinnere mich an die Stimme, mit der mich meine Mutter fragt, wo Hans ist. Ich erinnere mich an... Stopp. V. Vater. Ich erinnere mich, dass ich den Wendelstein für Gottvater halte. Ich erinnere mich, wie ich mir Dinge ausdenke, die ich dann beichten könnte. Ich erinnere mich an den Klang der Kirchenglocken, wenn ich sie läuten darf. Ich erinnere mich an den Weihrauchgeruch in der Kirche in Bayerisch-Zell. Ich erinnere mich an die Ursulakirche im Mai und wie ich heraustrete und die Sonne scheint. Ich erinnere mich an den Geruch von alten Traktoren. Ich erinnere mich an den Geruch im Schlachthaus. Ich erinnere mich an den Geruch meiner Großmutter. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter kölnisch Wasser schluckt und behauptet, schon Goethe hätte das getan. Ich erinnere mich, wie wir Großmutter finden. Das Radio läuft noch und Oma sitzt tot davor. Ich erinnere mich an ein totes Reh, das in der Altmühl schwimmt. Ich erinnere mich, wie ich schwimmen lerne. Mein Papa hält mich am Bauch und lässt dann los. Ich erinnere mich, wie ich stundenlang aufs Meer glotze. Und meine Familie denkt, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Ich erinnere mich, wie es wäre, wenn ich jemand anders wäre, wie ich mir ausmale, wie das wäre. Ich erinnere mich an rote Haare. Ich erinnere mich, wie ich darüber nachdenke, wie es wäre, wenn ich gar nicht da wäre. Ob dann überhaupt was wäre. Ich erinnere mich, wie ich wegen der roten Haare gehänselt werde. Ich erinnere mich an nackte Füße. Ich erinnere mich an zusammengewachsene Zehen. Ich erinnere mich an Quasimodo. Charles Lawton als Quasimodo. Ich erinnere mich an Anthony Quinn als Quasimodo. Ich erinnere mich an Freddie Quinn. Schönes blaues Plakat, die Gitarre und das Meer. Ich erinnere mich an den Himmel überm bayerischen Oberland. Ich erinnere mich, wie ich mir versuche vorzustellen, wie es da wohl ist, also sein wird, im Himmel. Ich erinnere mich an unseren Kanarienvogel, wie er tot von der Stange fällt. Draußen fährt ein Rotkreuzwagen vorbei und wir überlegen, ob wir die Sanitäter bitten, den Kanarienvogel abzutransportieren. Aber es ist ja kein Leichenwagen. Ich erinnere mich an Pfarrer Roth. Ich erinnere mich an Kirschflecken auf weißen Tischdecken. Ich erinnere mich an Donnerkeile, die immer nur die anderen finden. Ich erinnere mich, wie ich mir bei Gewitter die Decke über den Kopf ziehe. Ich erinnere mich an Albträume, in denen ich nicht von der Stelle komme. Ich erinnere mich, wie ich nachts heimlich auf den Dachboden schleiche und versuche, das Schloss der Truhe zu knacken. Ich erinnere mich, wie ich laufe. Dass ich davonlaufe, dass ich viel, viel davonlaufe. Wie oft ich davonlaufe, dass ich immerzu davonlaufe. Ich erinnere mich, dass ich plötzlich anfange zu wachsen, dass sich das Dicksein auswächst. Ich erinnere mich an 3 Stunden Friseursitzen, an meine erste toupierte Hochfrisur, an ein wunderschönes schwarzes Kleid. Ich erinnere mich an Tanzen. Ich erinnere mich an stramme Waden, stramme Oberschenkel, strammen Arsch, strammen Bauch, schöne Brüste, schöne Schultern, feste Arme, Hände schmal und schön lang, Zehen auch schmal und schön lang, schöne Zehennägel, schöne Haare, schöne Nase, schöner Mund, schön, alles schön, stramm, fest. Ich erinnere mich an das erste Mal BH kaufen. Ich erinnere mich an den BH wieder sein lassen. Ich erinnere mich an Wolfi, wie wir zusammen über den Staffelsee rudern, wie ich seine Schulterblätter sehe, wie sie so rudern und ich das hocherotisch finde. Ich erinnere mich, dass ich weggehen will. Ich erinnere mich an schöne Feste. Feste, die aus dem Ruder laufen. An den Satz, wenn's am schönsten ist, soll man gehen. Ich erinnere mich, dass das nicht immer geht, das Gehen. Wenn es am schönsten ist. Ich erinnere mich, dass der Moment selten schön ist, wenn man geht. Ich erinnere mich an das Telegramm von Lisi, in dem sie schreibt, du entfernst dich wie Licht. Und wie recht sie hat, nur dass ich das noch gar nicht weiß. Ich erinnere mich an Wilfried. Wilfried Grimpe. Wie er da sitzt in der ersten Reihe in »Man lebt nur einmal«. Sitzt in der ersten Reihe und hat sich kaputt gelacht. Ich erinnere mich, wie ich erfahre, dass Lisi gestorben ist. Und ich sitze im Studio, da, und kann eigentlich nicht mehr, aber klar mache ich weiter, wie es immer irgendwie weitergeht. Ich erinnere mich, dass Wilfrieds Gesicht ganz glatt ist, alle Sorgenfalten weg. Und wir sitzen da, draußen tobt das Leben, alles geht weiter, und drinnen Stillstand. Ich erinnere mich an Tim, 12, Fahrradunfall, totgefahren. Ich erinnere mich an Klaus Kotzur, Regieassistent. Ich erinnere mich an Henning, Selbstmord, das war auch schwer. Ich erinnere mich an Jürgen Rohe. Ich erinnere mich an Gudrun Herms. Ich erinnere mich an Tante Traute. Ich erinnere mich an Ernst Wendt. Ich erinnere mich an Heiner Müller. Ich erinnere mich an Hans Lietzau. Ich erinnere mich an Onkel Hans. Ich erinnere mich an Hans Schweighardt. Ich erinnere mich an Marcello, Appert und Jens. Alle drei am Düsseldorfer Schauspielhaus. Alle drei infiziert. Ich erinnere mich an Hans von Uslar. Den mochte ich sehr. Ich erinnere mich, wie Appert zu mir sagt, bin mal gespannt, wen's als ersten von uns drei erwischt. Ich erinnere mich, wie ich bei meiner Mutter sitze und ihr sage, wenn du gehen willst, dann geh. Ich wusste, dass sie eigentlich gehen wollte, schon länger. Und ich denke, dann sag ich ihr das jetzt einfach mal. Ich erinnere mich an Daniel, den Daniel aus meiner Klasse. An Martin, die Anker, die Hertha Kehlmann. Ich erinnere mich, dass der Tumor im Nacken ausbricht. Ich erinnere mich, dass es genau die Stelle ist, auf die ich Lisi immer geküsst habe. Am Nacken, im Kätchen, Kleist, als Wetter vom Strahl. Ich erinnere mich, dass deine Mutter immer singt, lass Fürstin, lass noch einen Strahl. Ich erinnere mich an, ja. Ich erinnere mich an sauren Regen. Ich erinnere mich an Waldsterben. Ich erinnere mich an Borkenkäfer. Ich erinnere mich, dass es heißt, dass man keine Pilze mehr sammeln darf. Ich erinnere mich, dass ich keine frische Milch mehr kaufe, nur Milchpulver und keinen Wein aus Spanien mehr. Ich erinnere mich an Schneckenfeste im Bordelais. Ich erinnere mich an Rotwein Lagrein in Bozen. Ich erinnere mich an Whisky mit Walter Schmiedinger. Ich erinnere mich an Steckerlfisch. Ich erinnere mich an Sushi in Shinjuku. Ich erinnere mich an den gebackenen Ziegenkäse mit Honig auf dem Bazar in Jerusalem. Ich erinnere mich an die Bauchtänzerin beim Griechen in Caracas. Ich erinnere mich an Vitello Donato in der Grand Jeanne in Lausanne. Ich erinnere mich an dicke Bäuche in Biafra. Ich erinnere mich an das Buch von Susanne Fröhlich, Moppel und ich, oder ich, Moppel. Und dass ich es einen Verrat finde, dass sie jetzt so abgenommen hat. Ich erinnere mich an... A. Stopp. G. Grab. Germanisches Hockergrab. Ich erinnere mich an das germanische Hockergrab. Das macht Petra immer, wenn wir uns streiten. Die Germanen haben sich so begraben lassen, auf allen Vieren irgendwie, und Petra macht es auch immer. Sie da wieder rauszuholen, ist immer eine große Herausforderung. Ich erinnere mich an Jean-Louis, der immer Trüt zu mir sagt, statt Traute, wenn er mich ärgern will. Matrüt, meine Forelle. Ich erinnere mich an Sandra, die mich zu dem Stones-Konzert schleppt, obwohl ich viel lieber Chet Baker gehört hätte. Ich erinnere mich an Mick Jagger, den fand ich sexy. An Angie, habe ich immer mit Wolfi getanzt. Ich erinnere mich an Wolfi. Mit Wolfi sind wir immer zum Fußball gegangen, ins 60er-Stadion. Da haben wir immer die Bayern auch geschaut. Beckenbauer, Müller, Schwarzenbeck. Ich erinnere mich, wie ich mit der Eleonore im Stadion sitze. Mit einem sauber gestrickten 60er-Schal und einem Faltenreckerl. Ich erinnere mich, wie die 60er in die Bundesliga kamen und die Bayern nieder. Obwohl es damals schon viel besser waren. Ich erinnere mich an Radi Radenkovic. War ich verliebt in den. Ich erinnere mich, wie ich als 15-Jähriger der Mutter meines Freundes einen Heiratsantrag mache. Und mein Freund spielt dazu Luftgitarre. Ich erinnere mich an den Sommer, Franzi, wie ich mich gegen den Stacheldraht werfe, damit er nicht Schluss macht. Ich erinnere mich, mit welchem zauberhaften Lächeln sie meinen Antrag ablehnt. Ich erinnere mich, dass Carlos immer ganz schwach wird, wenn ich ein Dirndl anziehe. Ich erinnere mich, wie ich meiner Kinderfrau in den Dirndlausschnitt kotze. Und dass sie das sehr gelassen nimmt. Ich erinnere mich, wie schön meine Erdkundelehrerin ist. Ich erinnere mich an meinen Lehrer August Delunsch, der eigentlich alles kann und alles unterrichtet, bis auf Religion und Chemie. Das hält er für Teufelszeug. Ich erinnere mich an meine Grundschullehrerin Frau Braun. Ich erinnere mich an Frau Schwarz, die Französischlehrerin, die ich im Treppenhaus gevögelt habe. Ich erinnere mich an Vögel. Vor meinem Fenster. Ich habe ein Vögelhäuschen. Weiter. Ich erinnere mich, wie ich mich im Gras herumwälze auf Elba mit Donatus. Ich erinnere mich an die heißen Nächte in Boputazwana. Ich erinnere mich, wie wir uns gegenseitig mit weißem Mehl bestäuben. An Karneval auf La Palma. Ich erinnere mich an Del Mar, wo wir auf der Terrasse sitzen und vor der untergehenden Sonne eine riesige Palme steht. Ich erinnere mich an den Meeresgeruch und die Algen an der Bay von San Francisco. Ich erinnere mich an den Geruch des Meeres am Cabo de São Vicente. Ich erinnere mich an das Summen von Moskitos in Lamu, Kenia. Ich erinnere mich an die samtene Luft in Sedona, Arizona. Ich erinnere mich an den Geruch von Holzschutzmittel in Guanajuato, Mexiko. Ich erinnere mich an den Geschmack von Litschi. Das erste chinesische Restaurant in München. Meine Mutter fragt, wonach schmeckt das? Und der italienische Kellner sagt, nach nichts. Ich erinnere mich an die Alpenrose in der Nordendstraße. Ob Smoking oder Arbeitshose, gut isst man in der Alpenrose. Ich erinnere mich, wie ich in unserer Wohnung ein Fenster schließen will und auf dem Fensterbrett ein Goldfasan sitzt, mitten in der Stadt, in Schwabing. Und ich überlege, ob ich den jetzt einfach greifen soll und rupfen und ins Rohr schieben. Aber ich weiß nicht, wie man das macht, ihn rupfen. Ich erinnere mich an Bazi, unseren Welschterrier. Ich erinnere mich an den Hirtenhund von Uschi und George Tabori, Hapchi. Ich erinnere mich an unseren Hamster Hasi, wie wir ihn beerdigen in einer Schuhschachtel zusammen mit seinem Lieblingsfutter. Ich erinnere mich an meinen Kanarienvogel, Papageno. Ich erinnere mich an Claudia Cardinale, den schönsten Filmauftritt, den je eine Frau bekommen hat. In »Spiel mir das Lied vom Tod«, als sie am Bahnhof ankommt, mit der Musik dazu. Weiter? Weiter. A. Stopp. P. Pieseln. Ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster piesle, aus dem vierten Stock in der Steinsdorfstraße, weil meine Freundin mich ohne Erlaubnis über Nacht mit in ihr Zimmer genommen hat. Ich erinnere mich, wie ich nachts in ein Waschbecken pinkele, weil das Klo auf dem Gang ist. Ich erinnere mich an ein Waschbecken in einem Hotel in Italien, das ich vollgekotzt habe. Und mein Bruder wacht auf und sieht das Waschbecken und eine Zahnbürste steckt in der Kotze wie eine Fahnenstange. Ich erinnere mich an Hans Verlaar, der mir erzählt, wie er mit einer Zahnbürste im Internat den Boden putzen muss. Ich erinnere mich, dass ich eine Skulptur vor der Albertina sehe. Ich glaube, das ist das Denkmal wie heißt das der? Hrdlička. Hrdlička, wo die Juden auf den Knien das Pflaster putzen. Ich erinnere mich an eine Pflanze, die Judstrick heißt. Die rauchen wir immer, bis uns schlecht ist. Ich erinnere mich an Farid und an Mark in unserer Clique. Beide werden eingezogen beim Yom Kippur-Krieg und wir denken immer, dass sie sich vielleicht gegenseitig erschossen haben. Ich erinnere mich an Rai, das Plakat mit dem fallenden Soldaten. Ich erinnere mich an ein Herz für Kinder. Ich erinnere mich an kein Blut für Öl. Ich erinnere mich an den Schrei von Munk. Die Ausstellung in Frankfurt, wie ich nach dem Bild suche, das ist aber nicht in der Ausstellung, aber da sind andere schöne Bilder von Munk. Ich erinnere mich, dass ich verwirrt bin, weil es in der Albertina mehrere Bilder gibt, mehrere verschiedene von der Schrei. Ich erinnere mich an den Schrei, den mein Sohn ausstößt, nachdem er mir mit der Schaukel zwei Zähne ausgeschlagen hat. Ich erinnere mich, dass mein Sohn mit merkwürdigem Spielzeug ankommt, die so tolle Namen haben. Donatello, Raffaello, Leonardo, Michelangelo. Und ich denke, oh, er spricht von den Malern. Dabei waren das Ninja Turtles. Ich erinnere mich an Schnauzbärte. Ich erinnere mich an Carlos, meine alte Liebe. Ich sitze schon im Nachtzug nach Mailand und plötzlich sehe ich ihn auf dem Bahnsteig. Steig aus, lass den Zug sausen und verbringe die Nacht mit ihm. Am nächsten Morgen schlagen wir die Zeitung auf und lesen von dem Bombenanschlag im Tunnel. Ich erinnere mich, dass ich im Theater bin und plötzlich geht wie ein Schlag durch das ganze Haus, so als würde alles ins Wanken geraten. Und wir hören die Nachricht, dass ein Anschlag auf die israelische Mannschaft verübt worden ist. Ich erinnere mich an die Olympischen Spiele, 72, das strahlende München, den Olympiadackel, 7-mal Gold für Marc Spitz und alles in Farbe. Ich erinnere mich, dass Hans-Dietrich Genscher sich als Ersatzgeisel anbietet, dass sie im Fernsehen von seiner Noblesse sprechen und ich mich frage, ob das treffende Wort dafür ist. Ich erinnere mich an den maskierten Mann auf dem Balkon im Olympischen Dorf, diesen albernen Zipfel, den die Strumpfmaske oben auf dem Kopf bildet. Ich erinnere mich, dass es abends heißt, alle Geiseln sind entkommen und am nächsten Morgen sind sie alle tot. Ich erinnere mich an den Satz, the games must go on. Ich erinnere mich an Ulrike Meinhof, der Spaß hat aufgehört. Ich erinnere mich an den Zorn Gottes, die Vergeltungsoperation der Israelis. Ich erinnere mich an die GSG 9 Operation Feuerzauber, Mogadischu. Und dass Sartre den Bader besucht und nicht die Meinhof. Ich erinnere mich an die Stadtguerilla. Entweder bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung. Dazwischen gibt es nichts. Ich erinnere mich an Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ich erinnere mich, dass alles komplizierter wird mit der Einführung des Farbfernsehens. Ich erinnere mich, wie mit der Einführung des Privatfernsehens alles wieder leichter wird. Ich erinnere mich, dass es unmöglich wird mit dem Internet. Ich erinnere mich an Guy Fawkes-Masken. Ich erinnere mich an Straßentheater, an Mahnwachen, Ostermärsche. Ich erinnere mich, dass wir die Proben ausfallen lassen, weil wir demonstrieren gehen für Willi. Ich erinnere mich an die Diskussionen, dass das Theater da sein muss, wo die Menschen sind, raus auf die Straße, dass wir auf keinen Fall bürgerliches Theater machen wollen, dass das Theater Leben, das Leben Politik ist, dass wir beschließen, eine eigene Gruppe zu gründen. Ich erinnere mich an eine Theatertruppe, die sich Rote Rüben nennt. Ich erinnere mich, dass das Kollektiv Rote Rübe von der Lotta Continua zu einem Gastspiel nach Rom eingeladen wird. Ich erinnere mich an den roten R4. In dem Aldo Moro liegt, erschossen im Kofferraum. Ich erinnere mich an Fahndungsplakate auf jeder Raststätte. Ich erinnere mich, wie immer mehr Bilder auf diesen Plakaten ausgestrichen werden. Ich erinnere mich an Maschinenpistolen, dass wir plötzlich mittendrin sind. 5 Autos umstellen uns, die Polizisten springen rein in unseren Transporter, alle mit angelegten Maschinenpistolen. Wir schauen uns gegenseitig an und ich sehe, wie viel Angst auch die haben, also die Polizisten. Wir, also alle reden durcheinander. Ganz ruhig, wir machen gar nichts, wir machen alle gar nichts. Ich erinnere mich, wie wir das Springerhaus anzünden in der Barer Ecke Schellingstraße und mit Pflastersteinen, die wir aus der Nordendstraße rausgerissen haben, die Fensterscheiben einschmeißen. Ich erinnere mich an den Hof von Thunsteine Scherben in Friesenhagen. Mitten in der Nacht ist plötzlich der ganze Hof umstellt mit Polizeiautos. Sogar von oben kommen sie mit dem Hubschrauber. Ich erinnere mich, wie wir als Terroristen verhaftet werden, ich und Inge, in St. Gallen. Und von 17 Uhr bis 3 Uhr in der Früh im Kantonsgefängnis unsere Zeit verbringen, getrennt. Ich erinnere mich an Gefahr im Verzug. So heißt das. Ich erinnere mich, wie meine Angst da immer größer wird. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der sich plötzlich eigenartig verändert und ich kann mir es nicht erklären. Später höre ich, dass er in den Untergrund gegangen ist und in Holland bei einer Schießerei festgenommen wurde. Als ich ihn viele Jahre später wieder treffe, erzählt er mir, dass ich ihn die ganze Zeit über begleitet habe, weil er im Gefängnis immer per Anhalter ins All gehört hat. Ich erinnere mich an Rio Reiser. Der hat die Platte auch sehr geliebt. Per Anhalter durchs All. Diese Umgehungsstraße muss gebaut werden. Wieso muss sie denn gebaut werden? Hatte niemand an andere Möglichkeiten gedacht? Man könnte doch die Autos statt der Häuser aus dem Verkehr ziehen. Ich wette, daran hat man nicht gedacht. Stopp. D. Das erste Mal. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal in die DDR einreise und an mein Erstaunen, dass alle Autos gleich sind, wie Spielzeugautos. Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal nach Berlin trampe und wir im Regen hängen bleiben in Bayreuth. Wir liegen an einer Bushaltestelle auf der Bank, als ein Polizist kommt und die Ausweise verlangt und meinen Freund Achim Fischer ziemlich rüde anquatscht. Dann sieht er meinen Pass, schlägt die Hacken zusammen im Regen, salutiert und sagt: Gute Reise, Herr Baron. Ich erinnere mich an meine erste Demo, wo die Mutter von einer aus unserer Gruppe, eine sehr bekannte Rechtsanwältin, sehr konservativ, eine Ansprache hält. Und die Tochter, also die Schwester von der, die zu unserer Gruppe gehört, das Kabel durchschneidet vom Mikrofon. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal geköpft werde beim Schichtl auf dem Oktoberfest. Ich erinnere mich an die Explosion auf dem Oktoberfest, wo der Bruder von der Mutter der Freundin eines Kollegen einen Splitter im Oberschenkel abbekommen hat. Aber viel schlimmer war, dass ein Kopf auf ihn draufgefallen ist. Ich erinnere mich, dass trotzdem weitergeköpft wurde beim Schichtl. Ich erinnere mich an den Vogeljakob. Ich erinnere mich an den Tobogan. Ich erinnere mich an die wilde Maus. Ich erinnere mich an das Teufelsrad. Feldels Teufelsrad. Ich erinnere mich an Pitts Todeswand. Ich erinnere mich, wie wir an der Mauer einen Film drehen. Und plötzlich erscheinen überall Fotos auf der Mauer, die uns erklären, dass wir uns im Hoheitsgebiet der DDR befinden. Die gefakte Mauer unseres Szenenbildners steht nämlich nur 3 Zentimeter vor der echten Mauer und 5 Zentimeter vor der Mauer gehören immer noch zur DDR. Ich erinnere mich an Little Berlin, irgendwo in Oberfranken. Da bauen sie die Mauer mitten durch das Dorf. Winken verboten. Ich erinnere mich an Menschen auf der Mauer. Menschen, die nach Osten gehen, Menschen, die nach Westen gehen. Und ich krieg das überhaupt nicht auf die Reihe. Ich erinnere mich, wie Volker zu mir sagt: Traudi, du musst dich einfach mit dem Fernseher an den Straßenrand stellen. Dann wirst du überall hin mitgenommen, weil jeder denkt, du kommst aus dem Osten. Ich erinnere mich an einen Witz über die DDR, wo man sagt: Weißt du, warum das Klopapier in der DDR so hart ist? Und die Antwort ist: Damit auch der letzte Arsch noch rot wird. Ich erinnere mich an viele rote Ärsche. Ich erinnere mich an Günter Krämer. Ich erinnere mich an Hans-Peter Kloß. Ich erinnere mich an Franz Xaver Krötz. Oh, und an Hans Lietzau. Das war ein heftiger Streit. Ich erinnere mich an meinen Streit mit Matthias Massoud. Ich erinnere mich an viel Streiten mit meinem Bruder. Ich erinnere mich an meinen Streit mit Arthur. Liebesgeschichtenstreit. Ich erinnere mich an den Streit zwischen Petra Redinger und Volker K. Bauer. Ich erinnere mich an Rio Reiser, dass ich sehr verliebt bin in Rio. Und er sich eine Nacht lang, in der wir Unmengen Whisky trinken, Zeit nimmt, mir zu erklären, warum das nicht geht. Ich erinnere mich an viel Whisky mit Walter Schmiedinger. Dem musste ich auch eine Nacht lang erklären, dass das nicht geht. Ich erinnere mich an das Schweigen mit Karin Henkel. Ich erinnere mich, wie ich Elias Canetti kennenlerne und ihn frage, ob das stimmt, was er in seinen Memoiren geschrieben hat, dass er gleichzeitig mehreren Gesprächen folgen kann, wenn er im Kaffeehaus sitzt. Und er sagt, das ist wahr. Ich erinnere mich, wie ich von Heiner Müller engagiert werde. Er fragt mich, ob ich Traktor fahren kann und ich sage, ja natürlich, und das war's. Ich erinnere mich, wie ich Loriot im Lift treffe und er sagt, ich hätte ein super Timing als Komiker. Ich erinnere mich, wie Jimi Hendrix auf seiner Gitarre ein wunderschönes Lied spielt, nur für mich, und ich auf dieses Lied tanze. Ich erinnere mich, dass ich mit Bob Dylan zusammen bin und Texte interpretiere. Und Bob sagt zu mir, dir muss ich ja nichts mehr erklären. Ich erinnere mich, wie Jimi Hendrix zu mir rüberschaut und ich auch zu ihm. Und wir uns die ganze Zeit nicht aus den Augen verlieren. Ich erinnere mich an einen Film, den ich im Gebirge, im Schnee drehe. Und mit Claudia Cardinale eine Liebesszene spielen muss und sie auch noch küssen muss. Und außerdem ist es so kalt, dass die Lippen aneinander festfrieren. Fast. Ich erinnere mich an... A. Stopp. R. Rauschen. Ich erinnere mich, wie ich stundenlang dem Rauschen zuhöre zwischen den Sendern im Radio und dem geheimnisvollen am Ende des Frequenzbandes. Ich erinnere mich, dass ich immer, immer AFN höre. Und meine Lieblingssendung ist It's Luncheon in Munchen. Das ist von 12 bis 1. Und Bouncing in Bavaria von 5 bis 6. Ich erinnere mich an eine Sendung in der Nacht mit einem amerikanischen Sprecher und einer ganz tiefen Stimme, der immer sagt, It's midnight in Europe and it's time for the last cigarette. Das ist ein schöner Moment, sich selber eine Zigarette anzuzünden mit Wolfi und zusammen zu rauchen und Musik zu hören. It's midnight in Europe and it's time for the last. Wolfman Jack. Daran erinnere ich mich auch. Und Rauchen mit Petra. Ich erinnere mich an Marlon Brando, das weiße T-Shirt. Die Ärmel sind so hochgeschlagen und in diesem umgeschlagenen Ärmel ist eine Packung Zigaretten drin. Ich erinnere mich, dass ich Petra einen Schottenrock schenke, einen Kilt. Sie trägt dazu gerne Twinset. Das ist ein Pullover und ein Jäckchen drüber gezogen. Das ist zu der Zeit modisch, absolut das Allerhöchste. Ich erinnere mich, dass ich auch ein Faltenröckchen geschenkt bekomme, aber das ist kein schottischer Originalkilt. Und an ein Twinset erinnere ich mich auch. Ich erinnere mich an T-Shirts mit so kleinen aufgestickten Spiegeln, die sehr beliebt sind, auch bei den Mädchen. Ich erinnere mich an die Farbe Lila. Ich erinnere mich an ganz lange, wallende Röcke. Ich erinnere mich an ganz, ganz viel Lila. Ich erinnere mich an meine langen, wallenden, roten Haare. Bis hier. Ich erinnere mich, dass ich kurzfristig einen Geliebten habe, der Punker ist. Und mich auch so schminke. Ich erinnere mich, dass ich meine neu erworbenen Jeans anziehe und mich in die Badewanne lege und mit Isar-Kieseln die ordentliche Färbung reinkratze in die Jeans, damit die schön abgestoßen sind. Ich erinnere mich, wie ich als Hippie nach Kalifornien gehen will. Ich erinnere mich, wie ich eine Motorradtour durch die USA mache und mir vorkomme wie Easy Rider. Immer ein Joint bei der Hand, immer Musik im Ohr, immer ein schönes Mädchen. Ich erinnere mich, wie aufgeregt ich bin, als ich zum ersten Mal nach Amerika fahre und dass ich mir ein Überlebensbuch kaufe, Überleben in New York. Ich erinnere mich, dass man mir erzählt, wenn du in New York bist, wirst du immer Menschen treffen, die du kennst. Und der erste Mensch, den ich in New York treffe, ist Matthias Habich. Ich erinnere mich, dass mir jemand sagt, dass man in New York auf den Straßen wirklich alle Welt sehen kann. Alle Gesichter, die es gibt auf der Welt. Aber nicht solche Gesichter wie auf der Kortumstraße. Ich erinnere mich an das Kaufhaus Kortum in Bochum. Die Kortumstraße, die es noch gibt. Das Kaufhaus gibt es nicht mehr. Ich erinnere mich, dass ich mich an das Kaufhaus Kortum erinnere. Auch an die Kortumstraße. Also ich war in Bochum. Du warst in München. Ich erinnere mich an eine Macbeth-Aufführung in Bochum, die ungefähr das Grauenhafteste ist, was ich je im Theater gesehen habe. Aber du bist toll. Ich erinnere mich an Latzhosen. Prometheus, wie wir alle in blauen Latzhosen auftreten. Otto Mühl, kahlgeschorene Köpfe, Frauengesäße paniert wie Wiener Schnitzel. Aktionsanalyse hat er das genannt. Ich erinnere mich an Schatten über Bubastis. Ich spiele Semiramis mit Orangen unterm Trikot, wie wir uns die Gesichter weiß schminken mit Zahnpasta. Und während der Aufführung bröckelt es ab und brennt wie Feuer im Gesicht. Ich erinnere mich an den Fechtunterricht beim Riemerschmidt, wie mein Busen unterm Hemd hüpft, weil ich keinen BH anhabe. Ich erinnere mich auch an den Riemerschmidt und viele hüpfende Busen. Ich erinnere mich, wie peinlich mir das ist. Ich erinnere mich, wie ich mich immer als Piroschka verkleide. So bunte Bänder im Haar, so ein Röckchen, rote Stiefelchen. Alle halten mich für ein Mädchen, wie die kleine Lilo Pulver eben. Ich erinnere mich, wie ich in Wien griechische Reigentänze lernen will. Und in der WG, da lebt so ein Typ, der war ein Indianer. Also das war kein echter Indianer, aber er hat sich's eingebildet, er wäre ein Indianer. Und der baute das beste Gras an von ganz Wien. Das ganze Zimmer voller Pflanzen, die er besingt und betanzt. Ein Blättchen und man ist high den ganzen Tag. Ich erinnere mich an den Trip mit Hans Werner. Wir sind ein Pferd, er das Vorder-, ich das Hinterteil. So sitzen wir an der Bar, bestellen Hufmannstropfen und bekommen Bier. Ich erinnere mich, dass wir alle zusammen Haschisch rauchen und Britta plötzlich irrsinnig anfängt zu schreien. Und sie schreit so und beruhigt sich nicht mehr, dass wir sie in die Klinik bringen müssen. Keine von uns hat gewusst, dass sie am Tag davor bei einer Engelmacherin war. Ich erinnere mich an das Titelblatt vom Stern, auf dem eine ganze Reihe von Frauen sich outen, dass sie abgetrieben haben. Ich erinnere mich an Yoko Ono und daneben John Lennon in Embryonalstellung, nackt, auf dem Titelbild vom Rolling Stone. Ich erinnere mich an das Titelblatt des Time Magazine, die Frau mit der abgeschnittenen Nase. Ich erinnere mich an die Aschefrau vom 11. September. Ich erinnere mich an das Bild aus Saigon, den buddhistischen Mönch, der sich selbst verbrennt. An all diese jungen Tibeter, die als lebende Fackeln durch die Straßen rennen. Ich erinnere mich an den Studenten, der sich auf dem Wenzelplatz verbrennt. In Prag. Ich erinnere mich an Mohamed Bouazizi in Tunesien. Ich erinnere mich an Rup Kanwar in Indien. Ich erinnere mich an Omaira Sanchez, das Mädchen, das nach dem Vulkanausbruch in Kolumbien tagelang in einem Schlammloch festklemmt. Ich erinnere mich an das Gesicht des Feuerwehrmanns vor den brennenden Ölfeldern in Kuwait. Ich erinnere mich an das Gesicht von dem Vietnamesen, der auf offener Straße exekutiert wird. Ich erinnere mich an das Gesicht der Studentin, die über den toten Benno Ohnesorg kniet. Ich erinnere mich an den Vater mit seinem Kind in Palästina, der sich an der Mauer in Deckung bringt. Ich erinnere mich an das Kind, das die Straße runterrennt, nackt, schreiend, die Arme so von sich gestreckt. Ich erinnere mich an Tommy Smith, wie er auf dem Treppchen steht, zu Boden schaut und dabei die schwarze Faust in die Luft reckt. Ich erinnere mich an Anders Breivik, wie er seine Faust vor die Brust schlägt und sie dann Richtung Publikum streckt. Ich erinnere mich an an Spock. Das V zwischen Mittel- und Ringfinger. Div dor hes musma sochja e div. Ich erinnere mich an das Victory-Zeichen vom Ackermann und das fette Grinsen dazu. Ich erinnere mich, wie ich die Geschichte mit Ackermann erzähle. Und am nächsten Morgen ist es eine dpa-Meldung. Koksen mit Ackermann. Ich erinnere mich, dass du dich darauf berufst, dass du bloß geprobt hättest. Unsichtbares Theater und so. Ich erinnere mich, dass man bei Schauspielern grundsätzlich nicht davon ausgehen kann, dass das, was sie sagen, den Tatsachen entspricht. Und dass sie rein juristisch bis zu 180 Minuten nach Vorstellungsende als nur bedingt zurechnungsfähig eingestuft werden. Ich erinnere mich, dass ich manchmal wirklich nicht mehr weiß, ob ich das gedacht, gefühlt, gewollt, gesagt habe oder Mirandolina oder Martha, Mitzi, Marie. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass zur Schauspielerei viel mehr als Gedächtniskunst die Kunst des Vergessens gehört. Ich erinnere mich, dass es insgesamt viel mehr als um das Festhalten, um das Loslassen geht. Ich erinnere mich an den Tag, an dem mir bewusst wird, dass nicht immer nur die anderen sterben, sondern wohl auch ich eines Tages irgendwann. Ich erinnere mich an Che Guevara, so tot und immer noch so schön. Ich erinnere mich an Brigitte Bardot, so blond, so nackt, so lange Wimpern. Ich erinnere mich, dass du dich erinnerst, dass auch Kühe lange Wimpern haben. Ich erinnere mich, dass ich das nur gesagt habe, weil du von Hella erzählst, deiner Lieblingskuh. Ich erinnere mich nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich erinnere mich nicht, warum wir überhaupt damit angefangen haben. Ich erinnere mich, dass du angefangen hast mit Maikäfern in einer Schachtel. Ich erinnere mich, dass du A gesagt hast und ich sag Stopp. E. Ich erinnere mich, dass wir uns vorstellen, dass das schon seit Ewigkeiten so geht. Ich erinnere mich, dass wir aufwachen. Alles weiß, grell. Nichts passiert. Wir wissen nicht, wo wir sind, was wir sind. Vielleicht ist auch alles anders. Dunkel. Ich höre deinen Atem, du hörst meinen. Wo sind wir? Wer sind wir? Ich, das hier und du dort. Wir beginnen das rauszufinden, was das ist, das hier und du dort. So etwas wie, ich weiß nicht, Nur ganz anders. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Keine Tür, kein Fenster, keine Fragen. Kein Amnesty International. Nur wir sind da. Und müssen rauskriegen, warum. Die Hölle. Das ist die Hölle. Nee, Beckett. Das ist Beckett. Ich erinnere mich an eine Sommerwiese. Wir liegen da, das ganze Leben noch vor uns. Wir reden, wir albern rum. Uns kümmert nicht, was ist. Wir haben diese Gewissheit, dass unsere Zeit noch kommt. Weil wir noch nicht wissen können, was wir später wissen werden. Und dann klopft es an der Tür. Die Krankenschwester kommt herein und nimmt uns den Möb weg. Nein, nicht den Möb. Dann muss Roland auch noch das Band weg. Ich erinnere mich, dass du angefangen hast mit Maikäfern in einer Schachtel. Ich erinnere mich, dass du anfängst mit Buchstabennudeln in einem Teller Suppe drin. Ich erinnere mich, dass du A sagst und ich Stopp. Ich erinnere mich nicht, warum wir überhaupt damit angefangen haben. Ich erinnere mich nicht, wo wir aufgehört haben. Ich erinnere mich, dass du mich erinnerst, dass auch Kühe lange Wimpern haben. Ich erinnere mich, dass ich dich an Brigitte Bardot erinnere. Ich erinnere mich, dass wir dich an Wladimir und Estragon erinnern. Ich erinnere mich, dass wir mich an Nell und Nag erinnern, an Winnie und Willi oder an Harold und Maud, Gilbert und George, Bonnie und Clyde oder Jules und Jim. Mich erinnern wir an Kasparov gegen Karpov. Mich erinnert Brigitte Bardot an Bertolt Brecht oder B.B. King, aber nicht an Kühe. Ich erinnere mich, dass du dich an Che Guevara erinnerst, was mich an Brigitte Bardot erinnert. Woraufhin du dich erinnerst, dass ich mich daran erinnere, dass auch Kühe lange Wimpern haben. Und ich erinnere mich, dass du dich erinnerst, wie du von der Schule fliegst, weil du deine Französischlehrerin gevögelt hast. Frau Braun. Ich erinnere mich, dass du dich erinnerst, dass du Rio nicht rumkriegen kannst, trotz Whisky und obwohl es dunkel ist. Und du erinnerst dich, wie du eine Nacht im Gefängnis sitzt, getrennt von Inge oder Petra, als Terrorist. Und für dich ist das ein großer Spaß, weil du ja weißt, dass du ein Friedrich Karl Baron von Manteuffel, genannt Szöge, bist. Und Traute Höss erinnert sich, dass sie Teil des Kollektivs Rote Rübe ist, die erfolgreichste freie Theatergruppe der 70er Jahre, mit der sie ganz wesentlich die Weltrevolution vorantreibt. Und nicht so gerne daran, wie sie sich über das viele Geld, das sie eingenommen haben, zerstreiten. Während sich Felix von Manteuffel an die Aprikosenhaut junger Mädchen erinnert. Je älter er wird, umso schöner erscheint sie ihm. Und umso ferner rückt die Möglichkeit, sie jemals wieder berühren zu dürfen. Traute erinnert sich daran, dass Kühe früher braun-weiß gescheckt waren. Da, wo sie herkommt. Vom Pfaffenwinkel in Bayern. Felix erinnert sich, dass Kühe früher auch Hörner hatten. Nicht nur in Bayern. Traute erinnert sich, wie sie läuft. Dass sie läuft. Dass sie davonläuft, dass sie viel, viel davonläuft, wie oft sie davonläuft, dass sie immerzu davonläuft. Traute erinnert sich, dass sie plötzlich anfängt zu wachsen, dass sich das Dicksein auswächst. An 3 Stunden Friseur sitzen, an ihre erste toupierte Hochfrisur, an ein wunderschönes schwarzes Kleid, an Tanzen. An stramme Waden, stramme Oberschenkel, strammen Arsch, strammen Bauch, schöne Brüste, schöne Schultern, feste Arme, Hände schmal und schön lang, Zehen auch schmal und schön lang, schöne Zehennägel, schöne Haare, schöne Nase, schöner Mund, schön, alles schön, stramm, fest. An das erste Mal BH kaufen, an den BH wieder sein lassen. An Wolfi, wie sie zusammen mit Wolfi übern Staffelsee rudert, wie sie seine Schulterblätter sieht, wie sie so rudern und sie das hocherotisch findet. Traute erinnert sich, dass sie weggehen will. Ich erinnere mich, wie ich weggegangen bin, nachts, an das Gewitter. Ich gehe wirklich, ohne mich noch einmal umzudrehen. Und ich werde mich immer an dieses Bild erinnern, wie du gehst im Gewitter über die Wiesen, die Schuhe in der Hand und kein Blick zurück. Ich werde mich immer mehr erinnern an immer mehr von dem, was ich lieber vergessen hätte. Und ich werde immer mehr all das vergessen, von dem ich einmal dachte, dass es wichtig sei. Wir werden uns weniger und weniger erinnern. Und manches wird wieder sein wie beim ersten Mal. Wir werden beginnen, uns nicht mehr zu erinnern. An manche Namen nicht mehr. Nicht mehr daran, was gestern war. Vorgestern. Vor einem Jahr. Dann werde ich beginnen, mich nicht mehr an entfernte Bekannte, an manche Verwandte zu erinnern. Schließlich nicht mehr an die guten Freunde, die eigenen Kinder, das eigene Spiegelbild. Nicht mehr an Schottenröcke, den Vogel Jakob, Kommunisten. Nicht an Windräder, Ziegenkäse, Sommernächte. Nicht an den Dirndlausschnitt der Kinderfrau. Nicht an Hamster Hasi, die 60er. Schneckenfeste. Nicht an den Nichtgeschmack von Litschi. Nicht mehr an Pfingstrosen. Nicht mehr an Dahlien. Nicht an die rosarote Dorfkirche in Pähl. Nicht mehr an den Himmel überm Baltikum. Nicht mehr an Pfarrer Roth. Nicht mehr, wie ich Pfarrer Roth bitte, mir zu helfen, Schauspielerin zu werden. Nicht mehr an Frau Schwarz, meine Französischlehrerin. Nicht mehr an die Golden Girls. Nicht an den kleinen Panflötenspieler in Zürich. Nicht an den Wohnzeppelin vom Waldemar. Nicht mehr an Koksen mit Ackermann. Nicht mehr daran, dass es mehr als um das Festhalten, um das Loslassen geht. Nicht mehr an Schmerzen. Nicht mehr an Weinen. Nicht mehr an das Lächeln der Mutter meines Freundes. Nicht mehr an Hans im Kinderwagen, wie er den Berg runtersaust. Nicht mehr, wie mich mein Cousin über den Fluss wirft. Nicht an den vielen Regen. Nicht mehr an die Insel im Bach. Das Wasser, das steigt. Nicht an den Bazi. Nicht mehr am 45er Platten, Sidney Bechet. Nicht mehr an B.B. King, Claudia Cardinale. Nicht mehr an die Wimpern von Brigitte Bardot. Nicht mehr an den Möb. Nicht an Münzfernsprecher. Nicht an das Verliebtsein. Nicht mehr an Hosenträger. Nicht mehr an Pehl. Nicht mehr an diese Welt. Nicht mehr an die Buchstabensuppe. Nicht an den Dachboden. Nicht an die Truhe. Nicht daran, wie ich sie öffne. Nicht an die Enttäuschung, dass darin kein Schatz ist. Nur Papier. Weiter? Weiter. A. Stopp. S. Bouncing in Bavaria von Auftrag Lorei mit Traute Höss und Felix von Manteuffel. Ton und Technik: Roland Grosch und Julia Kümmel. Hospitanz: Delfine Strahler. Regie: Stefanie Lorei und Björn Auftrag. Produktion: Hessischer Rundfunk 2014. Redaktion: Peter Liermann.